Hörverstehen Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 56 bis 60. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Nummer 56. Sie interessieren sich für Jazzmusik und hören im Radio folgenden Hinweis. Radio Jazz am Abend, Kulturtipp. Am kommenden Samstag beginnt zum 17. Mal das größte Jazzfestival in der Region Rhein-Neckar, der Jazz im Herbst. Auch in diesem Jahr sind viele internationale Stars der Jazzszene vertreten. Ein besonderer Abend verspricht das Konzert am kommenden Donnerstag zu werden. Im Rahmen des Festivals wird an dem Abend der renommierte und mit 15.000 Euro dotierte Jazzpreis des Deutschen Rundfunks verliehen. In diesem Jahr entschied sich die Jury für den Saxophonisten Daniel Erdmann, der das Publikum schon seit Jahren mit seinem Klang begeistert. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Kunsthaus Ludwigshafen. Tickets sind nur noch an der Abendkasse erhältlich. Nummer 57. Sie sind mit dem Auto unterwegs und hören im Radio folgende Meldung. Achtung Autofahrer auf der A7 Hamburg-Hannover. Zwischen dem Marschener Kreuz und dem Autobahnkreuz Hamburg-Marmsdorf kommt Ihnen in beiden Richtungen ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie äußerst vorsichtig und überholen Sie nicht. Wechseln Sie auf die rechte Spur und halten Sie ausreichend Abstand. Wenn möglich, halten Sie auf einem Parkplatz und warten auf Entwarnung. Sollte der Falschfahrer an Ihnen vorbeifahren, rufen Sie sofort die 110 an und geben die Fahrtrichtung, den Fahrzeugtyp und Ihre Position durch. Lassen Sie das Radio weiterhin eingeschaltet. Nummer 58. Sie hören im Radio folgenden Hinweis. Und hier noch ein Tipp für alle Liebhaber der mediterranen Küche. Am kommenden Mittwoch werden in der historischen Altstadt Tübingens wieder die umbrisch-provenzalischen Genusstage veranstaltet. An 5 aufeinanderfolgenden Tagen wird der traditionelle Wochenmarkt um Spezialitäten aus den Tübinger Partnerstädten, dem französischen Aix-en-Provence und dem italienischen Perugia erweitert. Die Stände in der historischen Tübinger Altstadt bleiben jeden Tag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die Schließung des Marktes ist für Sonntag um 18 Uhr geplant. Für landestypische Köstlichkeiten wie schwäbische Maultaschen oder Käseschwätzel sorgen wie in den letzten Jahren zuvor die lokalen Tübinger Betriebe und Gastronomen. Nummer 59. Sie hören im Radio folgende Information. Nach einer 2-jährigen Bauphase ist es am kommenden Samstag endlich soweit. Die neue Hauptfeuerwache Mannheim wird feierlich eingeweiht und lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum Tag der offenen Tür ein. Erstmals werden Interessierte an diesem Tag das neue Gelände betreten und einen Blick ins Innere der neuen Feuerwache werfen können. Neben verschiedenen Führungen, die jeweils um 12, 14 und 16 Uhr beginnen, wird es auch verschiedene Infostände geben, so zum Beispiel von der Tauchgruppe und der Bootsbesatzung. In dem Feuerwehrshop kann zudem der druckfrische Feuerwehrkalender erworben werden, der die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr dokumentiert. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Jugendfeuerwehr zugute. Für die Kleinen wird ein großes Programm mit Wasserspielen, Spielparcours und Hüpfburg organisiert. Selbstverständlich können am Tag der offenen Tür auch die unterschiedlichsten Fahrzeuge der Feuerwehr besichtigt werden. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Es werden auch vegetarische und vegane Gerichte angeboten. Nummer 60. Sie rufen einen Ticketservice an und hören folgende Nachricht. Liebe Kundin, lieber Kunde, willkommen in Ihrer Ticket-Hotline. Sie rufen außerhalb unserer Öffnungszeiten an. Sie erreichen uns Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten stehen wir Ihnen im Internet unter www.ticketservice-online.de zur Verfügung. Auf unserer Internetseite können Sie bis zu 24 Stunden vor Einlass Online-Tickets für die kommenden Veranstaltungen bestellen und diese selbst zu Hause ausdrucken. Sie können uns auch ein Fax senden an die 018 0277 6440. Außerdem besteht die Möglichkeit, uns eine E-Mail an info@ticketservice.de zu senden. Bitte beachten Sie, dass bereits bezahlte Tickets von der Rücknahme und dem Umtausch ausgeschlossen sind. Danke für Ihren Anruf und auf Wiederhören. Ende des Tests Hörverstehen.